Ja, herzlichen Dank, Alexander. Das war ja für uns auch, die wir sozusagen Basisarbeit versuchen, sehr, sehr eindrucksvoll zu erfahren, wie schwierig es ist, in diesen vielen kurzen und kleinen und auch längeren Begegnungen irgendwie auch etwas zu bewegen, das in die Richtung geht, die wir uns alle wünschen, zu einem Frieden zwischen Israelis und Palästinensern. Es ist ja wie für mich so, als sei das Funken, aber in einem Strom, der in eine ganz andere Richtung geht. Ja, wie ist es jetzt mit Fragen von Ihrer Seite? Haben Sie noch irgendwelche offenen? Ja, ich hätte eine Frage dazu. Sie haben eingangs erwähnt, dass es auch im Ausland so etwas wie Plattformen oder Dialogsmöglichkeiten gibt zwischen Palästinensern und Israelis. Könnten Sie sich auch vorstellen, dass so etwas möglich wäre zwischen der Exilgemeinde der Palästinenser und der Israelis in Berlin? Natürlich ist das möglich. Ich schilder im Buch, ich habe eingangs gesagt, dass ich auch nach England gehe in diesem Buch, weil übrigens der Fotograf dieses Buches ist Judah Passo. Der hat viermal den World Press Award für seine Fotos über den Nahen und Mittleren Osten gekriegt, die auch sehr um die Ecke gedacht sind. Er ist sehr eng befreundet mit Samir al-Yusuf, dem palästinensischen Schriftsteller, der auch in Deutschland verlegt ist, ein Flüchtling aus einem libanesischen Flüchtlingslager, der in London lebt. Die beiden Männer leben in London, ich porträtiere sie auch, ihren Dialog, ihre Freundschaft, worauf die beruht, wie sie miteinander umgehen, was ihnen wichtig ist. Ich stelle aber auch andere Persönlichkeiten vor, die schon in den 70er Jahren in England Dialoge zwischen Palästinensern und dort lebenden Juden angeregt haben. Das ist sehr interessant, weil die Erfahrung, die sie gemacht haben und wie schwierig das zum Teil war, welche Hürden und Hindernisse es gab, aber dass man letztendlich sich auf den Prozess eingelassen hat und dadurch auch unglaublich viel gelernt hat, weil letztendlich sind solche Dialogprozesse ja nicht nur so, dass man als Gruppe etwas lernt, man lernt ja auch was persönlich über sich und über den anderen. Und ich wüsste nicht, warum, wenn es nicht in England funktioniert hat, es nicht auch hier funktionieren könnte. Aber natürlich muss sowas sehr gut vorbereitet sein. Also mal einen Dialog, man kann sich nicht einfach in den Raum setzen und sagen, so hey, jetzt machen wir mal einen Dialog. Man muss genau gucken, mit wem man das macht, wer dazu auch wirklich bereit ist. Genau das Liman hat eben gesagt, Offenheit, Vertrauen und Gleichberechtigung, also auch was ich über Amira Khas am Anfang sagte, auf Augenhöhe miteinander sprechen, das sind unglaublich wichtige Voraussetzungen, um sich überhaupt in einen Raum zusammenzusetzen. Und man braucht natürlich auch ein gemeinsames Ziel, wie Amira auch am Anfang gesagt hat. Ich stelle übrigens auch ein gescheitertes Projekt in diesem Buch vor. Das war auch einer der Teilnehmer von dann bei uns Trainingsseminar, wo wir von Anfang an durchaus skeptisch waren, weil dieser Israeli mit einem jüdisch-marokkanischen Hintergrund eine Dialoggruppe mit Siedlern in der Nähe von Jerusalem beginnen wollte. Er hatte und mit Palästinensern aus einem davon betroffenen Dorf. Das fing auch alles sehr gut an. Ich habe übrigens auch eine der Siedlerinnen interviewt in diesem Buch, um herauszufinden, warum will die das machen. Und ich bin hinterher weggegangen und habe gesagt, also das kann irgendwie nicht gut gehen, weil sie nicht das gleiche Ziel verfolgen, nämlich einen palästinensischen Staat Seite an Seite Israels. Ja? Also die Siedler hatten nicht vor, ihre Stadt wieder zu verlassen, was ja mittlerweile eine Stadt ist, ist ja keine Siedlung, um den Palästinensern diesen Lebensraum zu geben. Das heißt, es gab gar kein gemeinsames, definiertes Ziel und dann scheitert sowas schon sehr schnell. Es gibt viele Dinge, die man beachten muss, wenn man einen wirklich wahrhaftigen Dialog miteinander führen möchte, und natürlich ist es auch immer gut, wenn es letztendlich zumindest im gewissen Stadium auch von jemandem moderiert wird, der sowas kann. Ich fände es toll, wenn sowas ginge. Ich weiß, dass es viele, auch es gibt deutsche Gruppierungen, die auch solche Dialoge anregen. Ich weiß nicht, ob das immer erfolgreich ist und ob das auch wirklich mit den angemessenen Kenntnissen betrieben wird. Es gibt durchaus einige dieser versuche. Also man muss es schon sehr vorsichtig vorbereiten. Und ich denke, dass man auch, dass es wichtig wäre, weil es ja gerade viele gehen ja auch, also viele Israelis, junge Israelis verlassen ja auch ihr Land, weil sie mit der Situation nicht mehr zurechtkommen. Sie leben in Berlin, viele Palästinenser leben hier und ich finde, man könnte auch unglaubliche Signale in die Region senden, wenn man sagt, hey, es geht doch. Ja, diese Leute, die ich hier vorstelle, die leben den Frieden jeden Tag, sie können das ja auch. Es geht ja, wenn man es möchte, wenn man es will. Ja. Nur man muss halt auch die eigenen inneren Barrieren überwinden und viel Eigenarbeit leisten. Man muss auch wirklich dazu bereit sein. Also Dan Bauern hat immer gesagt, wenn man einen Dialog führen möchte, muss man erstmal auch einen Monolog führen. Man muss eigentlich erstmal gucken, wer bin ich eigentlich? Was ist eigentlich meine Identität? Das Wort Identität kommt in diesem Buch auch oft vor. Das HBR sagt es, wenn man eine schwache Identität hat, dann ist es einfacher zu kämpfen, als einen Dialog zu führen. Das heißt, man muss erstmal gucken, wer bin ich eigentlich, was ist meine Identität und was sind auch meine Motive. Ja. Und ich glaube, dass es daran oft hapert, nicht auch genau in sich selber hineinzuschauen, auch was jetzt uns nicht Betroffenen von außen auf den Konflikt blicken, denn ich sehe, dass es nicht nur in Deutschland so ist, auch in anderen Ländern so, dass auch eine Ostveranstaltung sich die Leute die Köpfe einschlagen. Die schmeißen sich historische Daten um den Kopf und wir sind für die Palästinenser und ihr seid für die Israelis und dann schmeißt man sich die Stereotypen an den Kopf und man geht aus dem Raum und nichts hat sich verändert, gar nichts, rein gar nichts. Ja. Weil das hat mit Dialog und auch einem politischen Ansatz meines Erachtens überhaupt nichts zu tun. Ich habe noch eine ganze Frage da im Anschluss. Gibt es denn einen Nachfolger, der die Arbeit von Dan Bauern fortführt in Israel? Was gibt es? Das werde ich sehr oft gefragt. Also es gibt natürlich viele, viele Leute, die mit Dan Bauern zusammengearbeitet, auch bei ihm gelernt haben, die das in ihrem Kontext auch weitermachen. Aber es sind natürlich auch viele Einzelkämpfer und also das mal was ist wirklich einen größeren Kontext dafür geschaffen wird, also ein Zentrum, was das im Großen und Ganzen auch mal auffangen könnte. Sowas gibt es natürlich leider nicht. Ich führe diese Arbeit, die ich bei ihm gelernt habe, durch meine eigene schriftstellerische Arbeit weiter und Psychologen, die da gelernt haben, machen auch durchaus ihre Gruppen, aber nicht unbedingt im palästinensisch-israelischen Konfliktgebiet, sondern manchmal auch in ganz anderen, deutsch-französische Grenze oder deutsch-türkische Dialoge oder was auch immer. Martin, ja, gerade zu den letzten, wollte ich vielleicht noch was sagen. Also, mir fällt jetzt bei der Schilderung von dem Rami Elhan, fallen mir die Worte von seinem Sohn ein, Elik. Das ist in einer anderen Organisation, Combatants for Peace, und war hier in Berlin. Mhm. Und er hat eben gesagt, und das scheint mir auch sehr wichtig zu sein, dass die Deutschen mal endlich anfangen wollten, also er meinte die Regierung, sich zu überlegen, was es bedeutet, wenn ihre Regierung Druck auf Israel ausübt, also auch angesichts der Tatsache, dass Waren, dass die Handelsströme zwischen der Europäischen Union und so weiter sehr bedeutend sind. Er hat gesagt, wenn die Bundesrepublik, ist ja bekannt, dieses heute spezielle Verhältnis, und zwar besonders spezielle Enge auch, wenn die Bundesrepublik das macht, Druck ausübt, da soll man mal sehen, was in Israel passiert und was das auslöst, als wirklich ein mögliches Umdenken. Es ist nun leider bis heute nicht passiert und ich denke, da sollte man ein bisschen von dieser jungen Generation lernen und von Palästinensern und Israelis, die zum Teil, aber das ist natürlich auf israelischer Seite eine Minderheit, auf palästinensischer empirisch vielleicht auch, aber mit mehr Unterstützung, einen ganz anderen Dialog führen, nämlich gemeinsam gewaltlos gegen die Besatzung kämpfen und den Kolonialismus und damit zugleich allerdings auch gegen reaktionäre Strömungen in der palästinensischen Gesellschaft, weil sie eben Rechtsstaatlichkeit umfassend vertreten. Und ich denke, das wäre ein Dialog, der heute realistisch ist. Man kann doch wirklich nicht mehr, 93, Oslo ist sehr lange her, da ist sehr viel passiert, da hat sich die Situation der Palästinenserinnen und Palästinenser fundamental verschlechtert. Man kann doch heute, also, weil Sie sagten, ja, wäre schön, wenn wir hier so einen Dialog machen würden. Das kann man doch nicht im Ernst so vertreten wie vor 20 Jahren. Da ist doch wirklich durch alle zuständigen Flüsse viel zu viel Wasser durchgelaufen. Und was ich denke, was auch wichtig ist, ist halt tatsächlich den palästinensischen Narrativ stärken wegen dieser Asymmetrie. Das bedeutet überhaupt nicht, dass man weggeht von der Verantwortung für den Völkermord, dass man auch weggeht von der Solidarität zu jüdischen, also jüdisch-israelischen Menschen, mit denen man dann vielleicht in Sachen Israel-Palästina sehr verschiedener Meinung ist. Aber das geht. Aber ich denke, das sind einfach sehr wichtige Schritte. Und das geht nicht, wir sind nicht mehr vor 20 Jahren. Wenn wir etwas ändern wollen in Richtung eines tatsächlichen Friedens, dann muss man schon mehr Farbe bekennen und auch nicht immer nur Angst haben vor dem Vorwurf Antisemitismus und so. Du hast es eingangs gesagt, Jochen, stimmt ja auch, aber man soll da jetzt nicht auch in diese wahnsinnige, das geht mir auch ziemlich auf die Nerven, deutsche Angstpsychose verfallen. Das ist nicht unsere Verantwortung. Naja, ich habe über die drei Perspektiven gesprochen, ja, und ich glaube, wenn die Deutschen mit ihrer eigenen Geschichte konsequenter umgegangen wären, vor allem was die persönlichen Biografien in den Familien anginge und nicht alles eher intellektuell abgehandelt hätten über Historisches oder Politisches, dann könnten sie auch einen viel gesünderen Standpunkt innerhalb dieses Konfliktes einnehmen und müssten nicht ständig Angst haben, dass sie als Antisemiten beschimpft werden oder Sonstiges. Also es ist ja, das meine ich ja mit der Reflexion der eigenen Biografie und des eigenen Standpunkts, ja, wie erpressbar bin ich, weil ich in Wahrheit noch alle möglichen Dinge bei mir zu Hause zu verstecken habe, ja. Ich, meine Erfahrung ist die, dass ich, als ich für dieses Buch recherchiert habe und in Israel und Palästina war, dass ich meinen Gesprächspartnern sehr deutlich gesagt habe, was mein erstes Buch war, Schweigen tut weh, eine deutsche Familiengeschichte, dass ich die Enkelin eines Nazitäters bin. Den meisten ist die Kinder darunter gefallen. Sie haben, weil sie gesagt haben, das kennen wir nicht von unseren Gesprächspartnern, dass sie so offen die Karten auf den Tisch legen. Und sofort war Vertrauen da. Und das, die gleiche Erfahrung habe ich mit meinen palästinensischen Freunden gemacht, vielen der palästinensischen Intellektuellen, die ich schon lange kenne. Sadi Nusseiba zum Beispiel, mit dem ich mal moderiert habe und wir im Zug zusammen sagen, Alexander, das hat mir noch kein Deutscher von den ganzen Politleuten erzählt, die hier immer ankommen mit mir reden. Das höre ich das erste Mal. Ja. Und ich, das Thema Angst ist da, ob das in der israelischen Gesellschaft, ob das eine reale Angst ist oder ob das eine geschürte ist oder ob Angst ist Angst, okay? Und je höher man die Mauern baut und das Gegenüber nicht mehr kennt, umso größer wird die Angst, ja. Und ich, deswegen finde ich die Mauer auch absolut fatal, weil das, was man nicht kennt, wird, steigert sich zum Monstrum irgendwann, ja, das ist gefährlich, ja. Aber die Fantasie ist viel schlimmer als das, was man vor sich hat. Deswegen glaube ich, weil diese Angst da ist und eigentlich eher so eine Defensivhaltung, dass das ein falsches Signal wäre, wenn gerade ausgerechnet die deutsche Regierung jetzt hier den ersten Schritt machen würde, endlich mal Druck auszuüben. Ist ja nicht die erste. Richtig ist, dass nichts sich ändert. Ich sage auch nicht, hat auch Dan Baroni gesagt, es kann sich nichts fundamental ändern, wenn man nur auf der Grassroots-Ebene Dialoge führt, die aber nicht von oben, von top-down, auch durch politische Entscheidungen getragen werden, sodass diese Prozesse sich von unten nach oben und von oben nach unten miteinander verzahnen. Da tut sich nichts. Es ist überhaupt keine Frage, dass es politische Entscheidungen geben muss, dass es auch auf die Parteien Druck ausgeübt werden muss, dass diese Friedensverträge, die schon lange in den Schubladen liegen, dass die endlich mal umgesetzt werden. Ja. Ich habe jetzt gerade mitgekriegt, dass in Amerika protestantische Kirchen, also Lutheraner, Methodisten und ähnliche, aufgefordert haben, dass die Militärhilfe, die Israel jährlich bekommt, die ja gigantisch ist, dass die bitteschön nach amerikanischem Recht auszugeben sei, was nämlich in Wahrheit so nicht ist. Also es werden ja auch Waffen davon gekauft, die in den palästinensischen Gebieten eingesetzt werden. Ich finde, alle das sind wichtige Signale. Ja? Das heißt nicht, dass man deswegen jetzt Israel die Hilfe kappen muss oder sonst was, sondern dass klar sein muss, dass das Geld irgendwie auch kontrolliert werden muss. Wo geht das eigentlich hin? Ja? Und da könnte man viele andere Dinge noch tun. Also ich bin absolut der Ansicht, dass auch die deutsche Regierung und die deutschen Politiker sich durchaus bitteschön ein Beispiel an diesen Menschen in meinem Buch und all die anderen nehmen müssten und diese als Vorbild und ihrem Vorbild auch letztendlich folgen und verdammt nochmal selber einen Dialog führen. Man kann aber auch als Politiker sind auch Menschen, wenn sie selber Angst haben, aus persönlichen Gründen und weil sie Angst um ihre politische Position haben, dann können sie auch mit ihren Freunden, was ja immer betont wird, auch nicht offen reden. Ja. Jetzt war es mir da. Also vielen Dank für den Vortrag. Mich würde gerade der letzte Punkt zum einen auch mal etwas interessieren und den habe ich, glaube ich, leider noch nicht ganz verstanden, welche Rolle sozusagen die dritte Partei in diesem Konflikt spielt oder nicht spielen sollte. Mit wem sollte die dritte Partei, ob es nun die Deutschen, die Amerikaner, die Italiener, die Südafrikaner sind, mit wem sollten sie Dialog führen oder Trialog führen oder vielleicht auch lieber nicht, damit andere Dialog führen können, nämlich Palästinenser und Israelis? Das wäre meine erste Frage, um sie nochmal besser zu verstehen. Und meine zweite Frage ist überhaupt, wie verstehen Sie Dialog? Sie haben zwischendurch gesagt, Dialog ist nur, wenn man ein gemeinsames Ziel hat. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Da gibt es ja auch andere Dialogtheorien. Wenn Sie mir da oder uns dazu vielleicht noch ein bisschen was sagen würden, würde ich mich sehr freuen. Danke. Ich versuche es. Also wenn ich jetzt mal von der deutschen Warte ausgehe, finde ich schon, dass wir da auch eine vermittelnde Rolle spielen könnten. Was aber bedeutet, sich für die Perspektiven beider Seiten zu öffnen. Also ich komme immer wieder auf diesen Punkt zurück. Ja. Wenn wir die Wahrnehmung überwiegend auf einer Gruppe fixieren und sagen, also wir müssen aus Staatsräson oder was auch immer, fixieren wir uns jetzt nur auf Israel und die Israelis und ignorieren dabei die palästinensische Perspektive, dann können wir nicht vermittelt wirken, ja, sondern... Ich kurz dabei interpretieren, wen meinen Sie jetzt mit wir? Regierung, Bevölkerung, Aktivisten? Sowohl als auch. Also sowohl, sehr pauschal. Ja, aber ich meine tatsächlich sowohl als auch. Ich habe angesprochen, dass ich das manchmal unsäglich finde, wie die Diskussionskultur bei einer Ostveranstaltung ist, dass da ja nicht miteinander gesprochen wird. Man versucht ja nicht, sich irgendwie gegenseitig wahrzunehmen, sondern in der Regel schlägt man sich ja die Köpfe gegenseitig ein und jeder geht wieder nach Hause und sagt, ach, wusste doch immer, Juden, Israelis sind so, Palästinenser, Araber so und der Konflikt ist unlösbar und wir sind sowieso alle so deprimiert. Ich habe das oft in Lesungen, dass Menschen anfangs sagen, das ist doch alles so deprimierend und die schlagen sich doch eh die Köpfe ein und was weiß ich und einen unglaublichen Pessimismus verbreiten, wo ich sage, also Moment mal, wir sind Außenstehende, wir müssen das nicht tagtäglich erleiden und ich denke, dass wir da auch eine klare Haltung einnehmen sollen und die Wahrnehmung wirklich für beide Seiten öffnen. Und ob wir das als Privatpersonen tun, als politisch denkende Menschen, die sich hier auch in unserer Gesellschaft einsetzen und zu Veranstaltungen gehen oder auch irgendwohin spenden oder ob das die Politiker ihrerseits mit einem anderen Paar tun, das ist für mich ehrlich gesagt fast dasselbe. Ja. Und ich denke, dass gerade Deutsche, wenn sie sich da mehr öffneten, eine gute überbrückende Rolle spielen können, ja, als Vermittler, als Dialogpartner. Jetzt habe ich die zweite Frage vergessen, nochmal bitte. Wenn Sie uns nochmal genauer erklären können, was Sie unter Dialog verstehen, welches Dialogmodell Sie vertreten? Also ich vertrete sehr den Ansatz, den Dan Horn eben entwickelt hat, dass man sich zusammen hinsetzt und dass man die Perspektiven auf den Tisch legt. Natürlich, was er gemacht hat, ist nichts, was man jetzt auf der politischen Bühne um den runden Tisch machen kann. Da kann man sich zwar auch die Lebensgeschichten erzählen, wenn man das möchte. Ich rede jetzt von dem Kontext, wie leben Menschen miteinander und wie gehen sie miteinander um. Und der Ansatz ist eben, das kennen Sie auch aus dem persönlichen Bereich, wenn Sie einen Konflikt mit jemandem haben, wenn man sich in den Raum setzt und sagt, du hast damals das und das und das und das gemacht, und das und das und das war falsch und ich sehe nur meine Perspektive und ich habe Recht und dich höre ich schon gar nicht mehr an, dann ist es klar, dass sie keinen Dialog miteinander führen, sondern dass man versucht, dem anderen die eigene Perspektive zu obstruieren und ihn eigentlich überzeugen möchte davon, dass ich Recht habe und nur meine Perspektive gilt. Es gibt aber tatsächlich Konfliktsituationen, wo man diese beiden Perspektiven nicht zu einem Kompromiss führen kann oder wo man einfach es aushalten muss, dass es vielleicht keine Antwort und keine Lösung in dem Moment gibt. Und trotzdem beide Perspektiven ein Recht haben, nebeneinander zu bestehen. Ja? Und das ist eine große innerliche Anstrengung, das überhaupt zu akzeptieren. Weil natürlich ist es menschlich zu sagen, ich möchte eigentlich, dass wir alle einer Meinung sind. Ziel eines Dialogs muss nicht sein, dass man am Ende daraus hervorgeht und sagt, so jetzt Handshake und alles ist gut. Und jetzt glauben wir alle das Gleiche und tun alle das Gleiche. Es geht wirklich vor allem erstmal darum, den anderen in Anführungsstrichen als Person in seiner Identität wahrzunehmen und zu kapieren, dass der möglicherweise die Dinge aus einer ganz anderen Warte betrachtet als wir und das auch auszuhalten, auch die Spannung auszuhalten. Das sind ja unglaubliche Ambivalenzen, die dabei auch entstehen, ja, in dem Konflikt sowieso. Und es ist menschlich, wenn man in die Psychologie guckt, dass man Ambivalenzen ausweichen möchte, weil sie Spannung verursachen, sie lassen es uns unwohl fühlen. Folglich möchte man eigentlich gerne alles in eine Richtung drängen bei einem Konflikt, ja, also sprich, so sieht es aus und so sollen wir das alle angucken und man muss diese Spannung aushalten, man muss mehrere Perspektiven oder Narrative in sich integrieren können, ja, und ich glaube, in dem Moment, wo man das schafft, kann man auch sehr viel eher vermittelnd auf andere einwirken und kann auch ein gutes Diskussionsklima schaffen. Es ist sehr scheinbar theoretisch, aber es ist eigentlich ein ganz menschlicher Vorgang und alle sind Menschen und im Prinzip wäre jeder dazu fähig, wenn er die Kraft dazu aufbringt. Natürlich nicht, wenn man Schreckliches erlitten hat, ja, aber ich habe Ihnen auch Leute vorgestellt in diesem Buch, die solche Verluste erlitten haben und nicht das gemacht haben, was normalerweise dann eigentlich der Fall ist, nämlich zu hassen oder selber zur Waffe zu greifen, sondern zu sagen, das geht so nicht weiter, wir müssen diese Gewaltspirale durchbrechen. Und wenn ich sehe, dass die Politik nichts erreicht hat bis heute, im Gegenteil, es eigentlich alles schlimmer gemacht hat, dann würde ich sagen, wir müssen es wieder auf eine Ebene darunter schalten und auch da mehr wieder das Augenmerk drauf werfen. Ich glaube auch, Oslo ist unter anderem auch deshalb gescheitert, weil man auch da die Asymmetrie ständig aufrechterhalten hat. Es war nie ein Dialog zwischen Gleichberechtigten und so ging das ja immer weiter. Und die Amerikaner waren auch keine Honest Broker als Vermittler. Ja. Ich hoffe, ich habe es ansatzweise zumindest erklärt. Du hast jetzt im Grunde genommen schon meine Frage beantwortet, weil ich hätte sonst jetzt gerne noch mal gewusst, dass du mir in Dienstverträgen in irgendwelchen Schubladen gehst, wenn ich die nicht sehe. Weil ich in all diesen, was man so Dienstverträge nennt, also über Oslo, das haben wir jetzt schon abgegessen, dass es eben nicht das Richtige war, Roadmap, Quartett und alles, was wir jetzt schon wissen, geht genau dieser Unterdrückungsmechanismus gegenüber der einen Seite, die dann auch wahrscheinlich Schwierigkeiten hätte, einen wie auch immer gearteten Dialog zu führen. Und das finde ich, muss dann schon einmal klar werden, es liegen keine Friedensverträge in den Menschen da. Das ist alles, glaube ich, eine sehr instrumentalisierte, mit Macht besessene Angelegenheit, die ganz sicher zu einer Lösung führt, aber wirklich nicht gehen. Also die Lösung sind schon längst ausgehandelt, meine ich. Also man hätte auch Oslo anders umsetzen können. Aber wenn man weiterhin Siedlungen baut und damit gegen die Verträge verstößt, dann ist es klar, dass da nichts Gutes bei rauskommen kann. Ich glaube wirklich, dass die Lösungen schon längst alle da sind. Es fehlt nur der Wille, sie umzusetzen. Ja? Und die Roadmap und was in Oslo ausgehandelt wurde, das haben natürlich viele gar nicht gelesen, weil das sind manchmal solche Aktenordner und kompliziert obendrein. Die meisten Leute, die über Oslo diskutieren, haben die ganzen Verträge nie in ihrem Leben gesehen oder gelesen. Also man kann es aber, ja. Und darum geht es ja nicht. Es geht ja um machtstrategische Fragen und dass man die nicht umsetzen möchte, diese Verträge. Es geht eigentlich um die menschliche Ebene letztendlich, ja. Und da würde ich gerne noch einen Satz dazu sagen. Es geht um die menschliche Ebene und bei der palästinensischen Bevölkerung eben nicht nur die Palästinenser unter Besatzung und auch nicht nur die nicht gleichberechtigten Palästinenser in Israel, sondern dazu gehören auch die Flüchtlinge und soweit ich das weiß, sind eben keinen der, wie auch immer, genannten Verträgen in irgendeiner Weise berücksichtigt. Und da denke ich, das ist der Punkt. Sicherlich fehlt einiges, aber wären wir denn nicht alle froh, wenn sie wenigstens alles, was überhaupt schon verhandelt wurde, jemals umgesetzt hätten, ja? Und ich glaube, wenn man erstmal damit angefangen hätte, hätte man auch für alles andere Kompromisse gefunden. Ja, ja, ich meine, so ein Friedensdialog läuft ja darauf hinaus, dass man sich gegenseitig als Mensch mit seinen Anliegen anerkennt und daraus sollte dann resultieren, dass man zusammenleben kann. Ich frage mich, halten Sie das wirklich noch für möglich, dass zwei Staaten entstehen, wo jeden Tag, seitdem dieser Oslo-Prozess läuft, dagegen gearbeitet wurde und man immer weiter weg davon kam. Ist das nicht längst ein Staat, in dem Bevölkerungen in unterschiedlicher Situation, in unterschiedlicher Rechtslage leben? Ist das überhaupt noch realistisch, das entflechten zu wollen? Geht es nicht eher darum, dass man langfristig sagt, das läuft auf eine Perspektive hinaus, dass ihr zusammen in diesem Land leben müsst? Habe ich jetzt eigentlich nichts dagegen zu sagen, weil de facto es ist so. Also ich meine, es gibt viele, diese Frage von der Ein- oder Zwei-Staaten-Lösung, die gibt es ja über die Jahrzehnte immer wieder neu aufgebracht worden. Und auch Saldino selber hat das vor einigen Jahren wieder öffentlich gemacht in einem Interview mit Haaretz, dass er sagt, so Leute, hier läuft die Zeit jetzt ab, wenn wir hier nicht zwei Staaten schaffen, dann leben wir halt alle zusammen in einem. Ne? Und so wie es aussieht, könnte es darauf hinauslaufen. Ich kann es nicht prophezeien, ja? Aber wenn nichts geschieht, dann wird es sich so weiterentwickeln. Ja? Und keine weiteren Fragen zum Moment. Ja doch, da ist noch eine. Sie sagten ja, es sind ja viele Notpatienten in Nägeln, um die Spirale der Gewalt und der Unterreife zu durchbrechen. Dann habe ich zum ersten Mal gehört, was ich nicht kannte, irgendwie die Militärhilfe nach amerikanischem Recht sozusagen verwalten oder wie auch immer irgendwie auszugeben. Und da hätte ich allerdings Zweifel, denn ich glaube, dass die Lobby, die jüdische Lobby in Amerika, ich glaube, es gibt so einen 3-Buchstaben-Kongress, eine jüdische Vereinigung, die natürlich auch gerade jetzt zu den Wahlen sehr aktiv ist und die auch mitbestimmt, was in Amerika gewählt ist und die einen riesengroßen Einfluss hat. Die haben sogar mal ein Reporter-Team vom ZDF rausgeschmissen, weil sie denen auch die Fragen stellen wollten. Das fanden die als eine ziemliche Provokation. Und da frage ich mich, wie das irgendwie dann gehen soll, dass eben nicht irgendwie Waffen gekauft werden oder wie auch immer, oder U-Boote von Deutschland halbgeschenkt, teilgeschenkt, nach Israel gehen, die dann nicht in irgendeiner Weise auch potenziell gegen Palästinenser eingesetzt werden sollen. Wie kann man in der Hinsicht dann irgendwie so einen Puffer einbauen, ohne dass die sagen, also was wir damit machen, ist unsere Sache, und auch was wir verhandeln mit den anderen, das ist unsere Sache, das muss man immer veröffentlichen. Ich denke mir, dass von der Seite her auch eine ganze Menge von Skepsis kommt, gerade von den Leuten eben in Mitteleuropa, die dann sagen, ja, was soll denn da noch passieren? Die sind so hochbewusst, dass irgendwann es dann wirklich knallen kann, wenn es zu seiner Zuspitze kommt. Und wie verhalten sich dann die eigenen Leute dort in Israel? Also natürlich kann man das nicht kontrollieren, also das ist, aber es geht natürlich ein Signal davon aus, aber ich würde es auch noch mal gerne sagen, Amerika ist ein Land der Lobbys. Es gibt auch eine starke jüdische Lobby da, aber komischerweise im Diskurs wird nie die christlich-fundamentalistische Lobby genannt, die noch viel stärker als die jüdische ist, meines Erachtens, und viel gefährlicher, ja, weil sie nämlich ganz andere Interessen vertreten, Bush und Co. Und der Region wirklich keinen Gefallen tun. Also, aber ich glaube, wir kommen jetzt so in Technikalitäten rein, die auch gar nicht so mein Thema sind. Ich weiß auch nicht, ob Barack Obama nochmal gewählt wird und ob, wenn er nochmal gewählt wird, weil es der letzte Term ist, den er jetzt hat, ob er dann vielleicht mutiger ist und ob er vielleicht dann wirklich konsequentere Schritte ergreift, kann ich nicht voraussagen. Man kann es nur wünschen, weil ohne dass auch von Seiten Amerika Druck ausgeübt wird, wird sich auch nichts ändern. Martin, willst du noch was? Ja, ich finde wirklich, dass dieses Dialog, wie es so vorgestellt wird, so nicht realistisch ist. Da bin ich für mehr Entschlossenheit. Aber ich finde schon nochmal, es ist auch wichtig, also meiner Ansicht nach gibt es sowas wie eine jüdische Lobby nicht. Also die Entscheidungsorganisation AIPAC, die Interessensvertretung der israelischen Regierung dort sozusagen, die Arbeit, die hat mit jüdischer Lobby nichts zu tun. Also jüdische Gemeinden hatten immer eine Meinung, ja, irgendwie mehr gemäßigt oder so. und zwar die Israel unterstützen, aber das bröckelt auch zu dieser AIPAC, aber die wirklich für diese Politik, Interessenspolitik betreibt, die macht das ganz anders, indem sie eben einkauft Abgeordnete, weil sie eben nach US-amerikanischem Recht, die dürfen die großen Spenden nicht sein, die kleinen aber schon, und dafür, die sammelt sie, und dafür sollen dann Leute eben für die sogenannten israelischen Interessen stimmen. Das hat damit Jüdisch, das ist sehr effizient und führt zu diesen ganzen absurden Situationen und zu dieser Logik von Netanyahu im Kongress. Das hat aber mit Jüdisch überhaupt nichts zu tun. Wir können davon sorgen, noch nicht mal Ahnung zu haben, wo Palästina liegt, wo Israel liegt. Ja, also wie gesagt, Amerika ist ein Land voller Lobbys, da gibt es Lobbys für alles. Das ist natürlich wichtig, wenn diese Ja, dann möchte ich ganz, Alexander, ganz herzlich danken hier für Ihr Engagement, für Ihren Einsatz, für Ihre Berichte. Wir können ja die ausführlichen Berichte dort auch noch für wenig Geld erstehen. Am Ausgang sind Bücher von ihr, aus denen Sie ja gelesen hatten. Und ich danke Ihnen für Ihre Teilnahme.